Ich hoffe, wir sehen uns. Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit Nick Groove. Fiel mir allzu ein vielleicht. Das mit uns beiden ist jetzt schon ein paar Jahre her. Kam erst nicht klar, dann ging es leichter, dann war's gar nicht mehr so schwer. Und vielleicht ist es vielleicht nicht mehr so leicht, allein zu sein. Nein, nein. Komm, wir drehen alles auf Anfang, bin so high von dir, verdammt. Das mit dir ist irgendwie anders, mehr als Standard. Und du bist schuld daran. Und vielleicht ist es vielleicht zu zweit, vielleicht da als allein. Allein. Wer weiß, ob sich die Welt auch morgen früh noch weiter dreht. Wer weiß, ob unsere Liebe irgendwann doch mal vergeht. Ja, vielleicht ist mir vielleicht zu schwer zur Zeit. Doch genau jetzt sind du und ich viel mehr. Zwischen uns war, will vielleicht bei dir sein und manchmal ganz allein. Und manchmal wünsch ich mir, du bist hier bei mir. Denn vielleicht könnte vielleicht das mit uns beiden funktionieren. Komm, wir drehen alles auf Anfang, bin so high von dir, verdammt. Das mit dir ist irgendwie anders, mehr als Standard. Und du bist schuld daran. Und vielleicht ist es vielleicht zu zweit, vielleicht da als allein. Ob sich die Welt auch morgen früh noch weiter dreht. Wer weiß, ob unsere Liebe irgendwann doch mal vergeht. Ja, vielleicht ist mir vielleicht zu schwer zur Zeit. Doch genau jetzt sind du und ich viel mehr als nur ein vielleicht. Das Schicksal hatte schwer mit uns, so oft begegnet und so spät gefunkt. Die ganze Zeit quasi ums Eck gewohnt, haben im selben Rewe unser ganzes Zeug geholt. Dann das erste Mal so richtig lang geredet und ausgemacht, dass wir uns morgen wiedersehen wollen. Wollten beide mehr, doch wussten nicht, wie's gehen soll. Und das ging ewig so. Erst wolltest du mich, dann wolltest du mich, dann standen wir da beide mit Tränen im Gesicht. Dann hab ich dir gesagt, du bist alles für mich, doch ich hab gefühlt, dass da noch jemand ist. Erst wollte ich dich, dann konntest du's nicht, dann kamst du zurück und dann hatte ich es. Ich frag mich, wie haben wir das noch hingekriegt? Ich glaub, das war Liebe auf den Lager. Gehört? Gehört! Komm ins Radio mit deiner Kunst. Sputnik Heimspiel. Jetzt nach paar Jahren haben wir unsere eigene Wohnung. Mit zwei Katzen und paar Pflanzen am Balkon. Wenn wir streiten und nicht reden stundenlang, wach ich nachts auf und lieg trotzdem in deinem Arm. Und wenn ich dran denk, wie kompliziert es war, dass unser Kartenhaus so lange auf der Kippe stand. Erst wolltest du mich, dann wolltest du nicht. Dann standen wir da beide mit Tränen im Gesicht. Dann hab ich dir gesagt, du bist alles für mich. Doch ich hab gefühlt, dass da noch jemand ist. Erst wollte ich dich, dann konntest du's nicht. Dann kamst du zurück und dann hatte ich es. Ich frag mich, wie haben wir das noch hingekriegt? Ich glaub, das war lieb. Thank you. Package Cream. Gläser füllen, Gläser leer, Farben mischen sich. Lass mich rein, keine Ahnung, wie man heute noch trifft. Seh nur noch Pupillen, ihre Iris nicht. 10 Sekunden Liebe, bitte küssen mich. Bin im Modus, den Kuss hat zu Haus. Mir doch egal, wenn ich mich verlauf. Auf dem Flur, jemand fragt, ob ich kaufe. Auf dem Flur, frag mich, ob ich was brauch. Alle da, alle eins. Geld, nimm meins. Alles gut, weiß, was du meinst. Alles gut, nimm einfach meins. Lange schon hier, keine Ahnung. Schaut euch mal um, alle Daten. Kings von gestern eher im Status. Kids von heute volle Ladung. Heute sind wir gut im Vergessen. Wellen, sie türmen sich und brechen. Ampel mir ist wie Urlaub. Tanze, umarme die Klofrau. Alle da, alle ein. Geld, nimm meins. Alles gut, weiß, was du meinst. Alles gut. Auch wenn du weinst. Alle da, alle eins. Geld, nimm meins. Alles gut, weiß, was du meinst. Alles gut, nimm einfach meins. Sputnik Heimspiel. Dabei uns zu verlieren. Was hat Thank you. Worte, ich hatte nie die Worte, dir das zu erklären. Deine Haut war kalt, meine Haare waren schwer. Und du hast mich umarmt, ja, es gibt mich nie mehr gern. Denn wenn ich dich erwarte, klingt das wie das Meer. Ich hatte nie die Worte. In meinem Leben gab es keinen Lucky Punch. Du gibst niemals auf, schon seit ich denken kann. Dein Herz aus Gold, doch deine Hände sind aus Stein. Aber auch ein harter Hund darf manchmal weinen. Hast so viel Sterne schon gesehen, kannst du nicht zählen. Doch ich weiß, du wirst niemals in die Knie gehen. Du wirst mit Steinen, selbst wenn du im Glashaus sitzt. Doch ich weiß, jedes Mal steigst du von vorne in den Ring. Du hast mir beigebracht, man kann nur gewinnen. Und jedes Mal ziehst du die Deckung wieder hoch. Hab das von dir gelernt, ja, so ist auch dein Sohn. Und jedes Mal steigst du von vorne in den Ring. Du hast mir beigebracht, man kann nur gewinnen. Und jedes Mal ziehst du die Deckung wieder hoch. Hab das von dir gelernt, ja, so ist auch dein Sohn. Denn du gehst nie K.O. Denn du gehst nie K.O. Denn du gehst nie K.O. Denn du gehst nie K.O. Du bist der Champion aller Klassen für mich. Denkst immer erst an alle anderen und dann an dich. Du kannst einstecken und duckst dich niemals weg. Im linken Haken und das Herz am rechten Fleck. Im linken Haken und das Herz am rechten Fleck. Im linken Haken und das Herz. Und jedes Mal steigst du von vorne in den Ring. Du hast mir beigebracht, man kann nur gewinnen. Denn jedes Mal ziehst du die Deckung wieder hoch. Hab das von dir gelernt, ja, so ist auch dein Sohn. Und jedes Mal steigst du von vorne in den Ring. Du hast mir beigebracht, man kann nur gewinnen. Denn jedes Mal ziehst du die Deckung wieder hoch. Hab das von dir gelernt, ja, so ist auch dein Sohn. Denn du gehst die K.O. Denn du gehst die K.O. Denn du gehst die K.O. Sputnik Heimspiel. Ich reiß mir mein Herz raus, und weil ich dir vertraue, lass es bei dir. Und dann gibst du mir deins auch, wir machen einen Herztausch. Weil meins jeden Tag für dich schlägt, kannst du's eigentlich direkt mitnehmen. Wir machen einen Deal, den mach ich nur mit dir. Was soll ich sagen, ohne deins will ich meins nicht haben. Im Vertrag unsere beiden Namen, und der gilt zwei Leben lang. Versteht gegen jedes Recht der Welt, nur ein Versprechen an mich selbst. Mit Garantie, dass ich niemand anders lieben kann. Komm, wir machen einen Deal. Komm, wir machen einen Deal. Ich reiß mir mein Herz raus, und wenn ich dir vertraue, lass es bei dir. Und dann gibst du mir deins auch, wir machen einen Herztausch. Wenn meins jeden Tag für dich schlägt, kannst du's eigentlich direkt mitnehmen. Wir machen einen Deal, den mach ich nur mit dir. Komm, wir machen einen Deal. Ich reiß mir mein Herz raus, und wenn ich dir vertraue, lass es bei dir. Und dann gibst du mir deins auch, wir machen einen Herztausch. Wenn meins jeden Tag für dich schlägt, kannst du's eigentlich direkt mitnehmen. Wir machen einen Deal, den mach ich nur mit dir. Ein Bund auf DIN A4, das sagt für immer wir. Mit so viel zu verlieren, doch nur so kann er funktionieren. Worte schwarz auf weiß, wir unterschreiben sie im Rot. Und die Narbe zeigt, das bleibt auch für immer so. Mir hat mein Anwalt gesagt, in diesem Vertrag steht von euch, kommt keiner lebend hier raus. Komm, wir machen einen Deal. Komm, wir machen einen Deal.

Herz zum Hass erstickt. Wir sind tot. Noch bei mir. Warum sag ich nicht, lass es sein? Warum hab ich noch deine Sachen hier und sag meinen Freunden, ich bin allein? Warum steh ich manchmal neben mir? Steh ich eigentlich neben dir? Ich hab manchmal Angst, du findest wen und erzählst es mir. Sonst keine Freude. gerade nicht gut geht und schickst Bilder ohne Grund. Warum bin ich sofort für dich da und weiß eigentlich nicht warum? Ich hab Angst, dass du dich nicht mehr meldest, doch ich würd's dir nie erzählen. Schon verrückt, dass wir uns so oft hören und du mir trotzdem fehlst. Wir sind die Geschichte, die ich niemandem erzähl. Und da bleibt ein Funken Hoffnung, dass sie nie zu Ende geht. Aber ich weiß, nein, lass uns keine Freunde bleiben. bist das eine Puzzleteil, das so gut passt für mich. 4 Uhr nachts und trotzdem fahr ich durch die Stadt für dich. Bin deine 112, wenn es bei dir brennt. Und manchmal machen wir aus Dramen Happy Ends. Vielleicht haben wir sogar mehr, wenn wir teilen. Und ich find alles halb so schwer, wenn du da bist. Manche Träume werden Wirklichkeit. Und ab und zu geht leider gar nichts. Hör mir zu, ich bin immer für dich da, wenn du mich rufst. Ich halt zu dir, auch wenn es weh tut. Auch wenn es so scheint, dass die ganze Welt in Flammen steht. Solange wir zusammen sind, wird alles gut. Warum lassen mich die Sorgen nachts nicht schlafen? 8 Milliarden Ideen von Glück. Doch nur eine Handvoll Menschen wissen, wer du bist. Vielleicht haben wir sogar mehr, wenn wir teilen. Und ich find alles halb so schwer, wenn du da bist. Manche Träume werden Wirklichkeit. Und ab und zu geht leider gar nichts. Hör mir zu! Ich bin immer für dich da, wenn du mich rufst. Ich halt zu dir, auch wenn es weh tut. Auch wenn es so scheint, dass die ganze Welt in Flammen steht. Solange wir zusammen sind, wird alles gut. Ich bin immer für dich da, wenn du mich rufst. Ich halt zu dir, auch wenn es weh tut. Auch wenn es so scheint, dass die ganze Welt in Flammen steht. Solange wir zusammen sind, wird alles gut. Ich bin immer für dich da, wenn du mich rufst. Solange wir zusammen sind, wird alles gut. DJ on Air, Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Nick Groove. Ja, man sagt, man weiß erst, was zu schätzen. Immer dann, wenn es weg ist, deshalb spiel ich Verstecken. Flieh immer, wenn ich merke, es gibt nichts mehr zu retten. In die hintersten Ecken, denn da suchst du als Letztes. Ja, man sagt, man weiß erst, was zu schätzen. Immer dann, wenn es weg ist, deshalb spiel ich Verstecken. Flieh immer, wenn ich merke, es gibt nichts mehr zu retten. In die hintersten Ecken, du darfst mich nicht vergessen. Ja, du darfst mich nicht vergessen. Du kennst mich am besten. Doch ich hab im Gefühl, dass es wieder passiert. Bevor du nicht mehr lächelst, soll der Blitz mich treffen, damit das Feuer nie ausgeht. Denn immer wenn's brennt, stehst du vor unserem Haus. Und ich komm wieder nicht rechtzeitig raus. Doch alles, was du löschst, ist so unser Verlauf. Ja, ich glaube, ich zieh aus. Ja, man sagt, man weiß erst, was zu schätzen. Immer dann, wenn es weg ist, ist das Spiel dich verstecken. Flieh immer, wenn ich merke, es gibt nichts mehr zu retten. In die hintersten Ecken, denn da suchst du als Letztes. Ja, man sagt, man weiß erst, was zu schätzen. Immer dann, wenn es weg ist, ist das Spiel dich verstecken. Flieh immer, wenn ich merke, es gibt nichts mehr zu retten. In die hintersten Ecken, du darfst mich nicht vergessen. Bring mir Rosen mit, nur die roten nicht. Weil du mir immer gesagt hast, du magst sie in Blau. An unserem großen Glück hängt noch das Preisschild dran. Ich frag mich, wann du mich umtauschst. Ich schreib dir Lieder, die du mir nicht glaubst. Ich glaub dich zu lieben, ist gar habe eigentlich dieses Chaos nicht gebraucht. Jetzt klopft mein Herz bisschen zu laut, liege wach und lese zum hundertsten Mal unseren Verlauf. Und der Mond mal Schatten an die Wand, Fenster offen und der Vorhang tanzt. Vielleicht sage ich es dir ja. Dieses Gefühl schon so lang nicht mehr gefühlt. Am Himmel ziehen Wolken auf und es riecht nach Regen. Draußen wird es kühl, ich bin seltsam aufgewühlt. Aber es gefällt mir und ich kann mich dran gewöhnen. Bei mir und du kommst so komplett. Hatte mit ein Jerry, I am lonely. Sagt, es gibt's nicht, aber ich glaub, man verliebt sich, denn man sieht sich. Ich hätte mich auch geschlossen in Augen in dich verliebt. Ich spür's unter der Haut, 100.000 Kilometer tief. Ich hätte mich auch mit geschlossenen Augen in dich verliebt. Alles ist schön an mir, auch was man. Sputnik Heimspiel. unsere Zeit kommt, shit, ich dreh am Rad. Und ich komm ein paar Jungs, die haben nicht eingepasst. Ich sag, bald gehen wir ab, wenn ihr so weitermacht. Digga, meine Welt brennt, wo ist die Leidenschaft? Dreh ab, ich dreh auf, ich bin 10 Jungs noch, will mich in mein Bauch. Ich mach kein Spaß, kannst du das sehen? Scheiße, ich glaub, es ist Zeit, dass ich was dreh. Wenn du es nicht machst, ja, dann macht das keiner. Taxifahrer und er fragt mich, was ich will nicht einschlafen. Ich will ein Fußabdruck von mir, stecke auf die Zeit. Und ich sage dir, kein anderer Fuß, das kann noch ein. leben. Beide auf Nummer sicher gehen, nach ich für immer leben. Lass uns doch mal aufgehen. Und wenn ich dreh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der auf einmal reinsteckt. Vielleicht du bist weg. Lass uns nochmal aufdrehen, lass uns nochmal aufdrehen. Wochenende, dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Du bist ein Aufstehen.